Einen wunderschönen guten Abend zu unserem heutigen Themenabend. Wir haben zu Gast die liebe Nadja Reigel. Die Nadja Reigel sitzt im Stadtrat von Dortmund und wird uns heute in Sachen kommunales Abgabemodell für medizinisches Hanf bzw. Cannabis etwas erzählen, denn es ist, das ist ein Antrag, der in Dortmund gelaufen ist. So ganz nebenbei organisiert die liebe Nadja noch den größten GMM in Deutschland. Ich war jetzt zwischen regelmäßig da. Es macht wirklich, also es ist eine großartige Organisation und Aktion. Nadja, liebe, herzlich willkommen. Schön, dass du heute Abend da bist. Magst du uns was erzählen zum kommunalen Abgabemodell für medizinisches Cannabis? Ja, wenn du das gerne möchtest, kann ich das machen. Wobei ich das Gefühl habe, so richtig viel kann ich im Endeffekt ja gar nicht erzählen, weil es in Dortmund gelaufen ist, wie in so vielen Städten es wahrscheinlich laufen würde. Bei dem Thema wurde im Endeffekt einfach völlig geblockt. Mit Fakten hat die Diskussion mit der Stadtverwaltung am Ende auch nicht mehr viel zu tun gehabt und das Ganze ist, ich sage mal, sang- und klanglos abgewatscht worden. Den Inhalt des Antrages kennen viele von euch wahrscheinlich. Ich habe nämlich in Wahrheit einfach nur in München bei Michael Greif abgeschrieben. Der hatte das Ganze ja schon vor ungefähr einem Jahr in München beantragt. Da ist der Antrag, ich glaube, von allen Fraktionen am Ende mit Zustimmung angenommen worden. Ich glaube, es war tatsächlich einstimmig, aber hier in Nordrhein-Westfalen sind wir halt leider nicht so fortschrittlich, wie man das in Bayern ist. Was waren denn die, also beim letzten Mal habe ich die Überschrift des Abends vergessen. Heute habe ich vergessen, dir die Möglichkeit zu geben, dich selber mal vorzustellen, liebe Nadja. Entschuldige bitte. Magst du das noch nachholen? Du hast mich doch schon vorgestellt. Wie du schon gesagt hast, ich sitze in Dortmund im Stadtrat. Dahin gewählt haben mich vor diversen Jahren mal die Piraten. Dementsprechend sitze ich da auch immer noch für die. Ja, ansonsten habe ich irgendwann mal die blöde Idee gehabt, in Dortmund einen Global Marihuana March zu machen. Das tue ich irgendwie immer noch. Der läuft in der Regel ganz gut und ja. Danke dir. Okay, dann vielleicht doch noch mal so ein bisschen zum also einige Anwesende hier und auch der Zweifel die sich den Stream noch mal anhören, kennen die Situation oder kennen den Antrag, aber vielleicht auch viele nicht. Vielleicht erzählst du mal so die groben Daten, so die ein, zwei Stichpunkte, worum es in der Forderung geht, also was da gefordert wurde. Ja, die ursprüngliche Intention des Antrags, die wie gesagt ursprünglich gar nicht ich gehabt habe, sondern Micha gehabt hat, ist die Tatsache, dass das wahrscheinlich den meisten bekannt ist. Es gibt ja immer wieder Probleme, was die Versorgungslage mit medizinischem Cannabis betrifft. Entweder weil es gerade nicht lieferbar ist, weil es irgendwelche Zollprobleme gibt und ich weiß gar nicht was alles, weil sich wieder irgendwelche Gesetze geändert haben und irgendwas nicht mehr eingeführt werden darf, was vor kurzem noch eingeführt werden durfte. Auf jeden Fall taucht immer wieder das Thema auf, dass es halt einen Versorgungsmangel gibt. Plan der Stadt München, die das wie gesagt beschlossen hat, ist nun, dass die Stadt auf eigenem Gelände jetzt gerne ein nicht übliches Modellprojekt im Sinne von Cannabis Social Clubs, die für alle zugänglich sind, sondern so etwas errichten möchte, wo auf städtischem Grund das Cannabis angebaut wird von der Stadt, um damit auch so etwas wie einen Cannabis Social Club zu machen, in dem allerdings nur Menschen Mitglied werden können, die halt auch vom Arzt eine entsprechende Verschreibung bekommen haben, damit eben die Versorgung von Cannabis-Patienten zumindest gesichert ist und die nicht ständig dastehen und darauf angewiesen sind, dass die Kanadier es auch schaffen, uns ihr Gras hier rüber zu schippern. Ich habe den Antrag bei uns am Ende, als offensichtlich war, dass die Verwaltung nicht mitspielen wird. Und bei uns ist es häufig so, wenn die Verwaltung sagt, das geht nicht, dann finden CDU und SPD auch, dass das nicht geht. Und wenn man beide gegen sich hat, dann kann man halt nicht mehr in irgendeiner Abstimmung gewinnen. Ich habe am Ende den Antrag darauf reduziert, dass eigentlich nur noch ein einziger Satz dieses Antrags existierte, nämlich der, dass die Stadt einen runden Tisch einrichten soll zwischen Betroffenen, Apothekern, Gesundheitsamt und wer da halt sonst noch alles mit im Boot sitzt. Aber selbst das ist am Ende mit der Begründung, es gebe einen zu hohen Personalmangel, abgelehnt worden. Okay. Das ist so die ganz kurze Kurzfassung. Ja, vielleicht kommen wir erst nochmal zurück auf die Situation der Patienten. Also ich weiß gar nicht, wie viele Patienten inzwischen mit Echtblüten versorgt werden in Deutschland. Ich habe eine ganz kleine Zahl im Kopf, die hat mich erschrocken, aber ich weiß nicht, ob sie stimmt. Und zwar bei 15.000, die finanziert werden über die Krankenkassen. Also wir haben ja einmal das Problem der Patienten, dass sie überhaupt erstmal einen Arzt finden müssen, soweit ich weiß, der ihnen dieses Medikament verschreibt. Die nächstgrößere und noch viel schwierigere Hürde ist, einen Arzt zu finden, der ihm nicht nur das Medikament verschreibt, sondern auch noch eine Kostenübernahme bei der Krankenkasse beantragt und dann sich den entsprechenden Regularien unterwirft, wie eben Teilnahme an einer Evaluierung und so weiter und so fort. Der nächstgrößere Schritt, hast du eben schon mal beschrieben, ist eben an das Medikament selber zu kommen. Also eine Apotheke zu finden, deines Vertrauens, eben eine zu finden, die ständig die Sorten zur Verfügung hat, die der Arzt verschreibt. Ich glaube, es gibt auch Qualitätsprobleme immer wieder mal mit kleinen Samen bis hin zu Schimmel. Soweit ich weiß, sind sämtliche Medikamente Gamma bestrahlt. Wie weit kann so ein Modellprojekt diese Problematiken eines Patienten oder der Patienten auffangen? Zunächst mal ist es ja tatsächlich so, wie du gesagt hast, so richtig konkrete Zahlen kriegt man ja leider nirgendwo her. Es sind relativ wenig Krankenkassen, die die Kosten übernehmen und die Krankenkassen versuchen, also was heißt relativ wenige, es sind relativ wenige Patienten, für die die Krankenkassen die Kosten übernehmen, so rum. Weil die Krankenkassen halt auch immer wieder versuchen, sich irgendwie rauszureden, was ich immer sehr merkwürdig finde bei einem Medikament, wo man immer gesagt hat, der Patient muss austherapiert sein, kann man, denke ich, meines Wissens, meiner Ansicht nach davon ausgehen, dass der das Medikament auch wirklich benötigt. Nun ist es ja so, dass viele Patienten Tropfen und Kapseln verschrieben kriegen oder halt in irgendeiner Form, ich sag mal, dass den Wirkstoff halt schon weiterverarbeitet. Es gibt aber eine Untersuchung vom BAMF, die also auch besagt, dass die zweithäufigst verordnete Konsumform tatsächlich reine Blüten sind. Und für mich ist tatsächlich der Punkt, also dadurch bin ich mehr oder weniger darauf aufmerksam geworden, ich kenne, um ehrlich zu sein, nur Patienten oder ich weiß zumindest nur von Patienten, dass sie Patienten sind, die tatsächlich Blüten konsumieren, von denen man bei uns im Raum Dortmund ausschließlich hört, du kriegst sie hier in Dortmund nicht. Die Leute haben teilweise Hausverbot in Apotheken gekriegt, nur weil sie danach gefragt haben, ob sie ihre Medikamente dort beziehen können. Und die meisten Dortmunder fahren nach Werl, frag mich nicht, wie weit das entfernt ist, aber es sind zumindest ein paar Kilometer. Also das heißt, es fängt schon mal damit an, dass sie ihr Medikament gar nicht bekommen. Genau, also wir haben hier in Dortmund tatsächlich die Lage, dass die Apotheken so ziemlich alle sagen, offensichtlich, dass sie damit nichts zu tun haben wollen. Das ist zumindest die Stellungnahme, die ich von der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin gekriegt habe. Wir haben hier eine Selbsthilfegruppe vor Ort, die eigentlich relativ gut organisiert ist, über die ich dann teilweise noch so ein bisschen Daten und Unterstützung beziehen konnte, die mir alle reihum gesagt haben, also hier in Dortmund was zu bekommen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Sag jedem, er soll nach Werl fahren. Und das ist meiner Ansicht nach kein Zustand. Die Stadt Dortmund mag das zwar anders sehen, aber die Fakten sind halt ganz einfach anders, als sie da teilweise dargelegt wurden. Und also das heißt, die Stadt Dortmund hat schlicht die Situation dementiert. Ja, die Stadt Dortmund hat mir mitgeteilt, dass sie mit dem Gesundheitsamt oder mit der Apothekerkammer oder ich habe keine Ahnung, wem gesprochen hat und hat mir dann immer freundlich mitgeteilt, dass die Situation hier in Dortmund ganz super wäre. Ich habe da mal ganz freundlich bei ein paar Daten bzw. Dingen, die mir genannt haben, nachgefragt, woher sie diese Informationen beziehen. Am Ende ist dabei dann jedes Mal herausgekommen, eigentlich haben sie gar keine Informationen, sondern das sind einfach nur Vermutungen bzw. die Aussagen von anderen, die halt auch keine konkreten Zahlen haben. Und ich sage mal so, am Ende stand sehr offensichtlich Aussage der Selbsthilfegruppe und meine Aussage gegen die Aussage der Verwaltung. Aber wie gesagt, anscheinend wird es von der restlichen Politik bei uns noch nicht mal als nötig erachtet, dass man diese Leute, die also offensichtlich ein völlig anderes Bild von der Situation haben, mal in ein Boot zusammenbringt, damit die sich einfach mal an einen Tisch setzen und wenigstens darüber reden, damit man wenigstens herausfinden kann, wo denn da die Probleme liegen. Also das klingt nach einer kompletten Verweigerung mit taktischen Spielchen und rhetorischen Spielchen, aber eben nicht mit einer Auseinandersetzung der faktenbasierten Lage. So hört sich das für mich an. Gruselig. Genau das. Also das Ganze hat sich am Ende, ich glaube, fast über ein halbes Jahr gezogen, weil ich dann halt immer gewartet habe, dass die Antworten bitte auch schriftlich von der Verwaltung kamen, damit man auch wirklich was in der Hand hat, was man vorweisen kann. Ich habe meine Nachfragen dann auch jedes Mal nochmal schriftlich gestellt, damit sie auch wirklich nicht untergehen können. Dadurch hat das Ganze sich dann über ein paar Sitzungen gezogen. In der ersten, wo wir über das Thema gesprochen haben, hat der Ausschussvorsitzende, der Herr gehört zur SPD, zu mir gesagt, ihm wäre ja gar nicht bewusst gewesen, dass ihre Situation so desolat sei und das wäre ja wirklich schrecklich. In der letzten Sitzung, in der wir über das Thema gesprochen haben, hat er mir freundlich mitgeteilt, ob ich denn den Wink der Verwaltung mit dem Zaunpfahl nicht verstanden hätte, dass man gerade versucht hätte, mir eine Brücke zu bauen, damit ich den Antrag unauffällig zurückziehen könnte, ohne hinterher dumm dazustehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer dumm dasteht, wenn die den Antrag ablehnen, aber ich habe ihn zumindest nicht zurückgezogen. Naja, dumm stehen ja immer die zunächst mal die Patienten da. Aber gut, das heißt für mich, Dortmund ist eigentlich erstmal gelaufen, da passiert nichts. Du hast eben München angedeutet, klang für mich ganz, ganz spannend. Würde aber erst noch mal ganz gerne, vielleicht auch im Hinblick auf München, auf die Fort. Also gut, wir sind jetzt uns darüber klar, dass es eigentlich letztlich über diesen Antrag die Patientenversorgung mit dem Medikament gewährleistet werden soll. So habe ich das verstanden. Das ist eigentlich so die ursprüngliche Idee. Genau, also der Hintergedanke war einfach, dass die Patienten, die jetzt schon richtig offiziell welche sind, dass wenigstens die relativ problemlos Zugang zu ihrem Medikament bekommen können und eben auch, sofern sie keine Kostenübernahme der Krankenkasse haben, ich sag mal, ein bisschen normalere Preise zahlen müssen als diese im wahrsten Sinne des Wortes Apothekenpreise. Ah, sehr spannend. Okay, also wir haben ja hier ein Preisgefüge, das ich glaube, so in fast allen Apotheken fängt so bei 24 Euro an. Es gibt andere Apotheken, die wesentlich günstiger sind, aber die werden eigentlich nur in Insiderkreisen gehandelt, soweit ich weiß. Du hast eben, glaube ich, eine genannt. Whatever. Also das bedeutet, dass zum einen das Medikament tatsächlich dann auch selbst produziert werden soll. Und dass dieses Medikament im Prinzip zu einem sogenannten Selbstkostenpreis angeboten werden kann, den Patienten, die ein Rezept haben. Ja, also ich habe der Verwaltung noch eine Modellrechnung mitgegeben, bei der die Patienten tatsächlich ein kleines bisschen was draufgezahlt haben, um es der Stadtverwaltung ein bisschen schmackhafter zu machen, weil damit die Stadt nämlich tatsächlich einen Gewinn erwirtschaftet hätte. Also wer hätte sich quasi nicht nur selber getragen, sondern hätte noch ein kleines bisschen Geld in die Stadtkassen gebracht. Ihr kennt bestimmt alle diesen schönen Song von Götz Wiedmann. Man hätte also was Sinnvolles daraus machen können, aber offensichtlich hat noch nicht mal das Argument Geld gezogen. Also du hast die Zaubersteuer eingerechnet, das habe ich verstanden. Genau. Frage, wo lägt denn dann der Grammpreis für einen Patienten? Um ehrlich zu sein, ich müsste jetzt in meinen Text gucken. Ich weiß nicht mehr, aber es könnten irgendwie um die 15 Euro gewesen sein, was jetzt vielleicht auch nicht völlig, völlig billig ist. Also mir ist bewusst, auf der Straße kriegt man das günstiger. Aber wenn man dabei zumindest weiß, es hat wirklich keine Bestrahlung, keine komische, also wenn man wirklich genau weiß, wie das Zeug hergestellt wurde, wer es in den Händen hatte, ist das vielleicht, denke ich, ein paar zusätzliche Euro wert, wenn man sie sich leisten kann, wenn. Also bei 15 Euro muss ich dir sagen, auf einmal schon ein bisschen die Öhrchen runter. Wir haben auch extra bewusst hochgegriffen, muss ich dazu sagen, damit die Stadtverwaltung also ganz, ganz begeistert ist. Und ich habe auch bei den anderen, also bei den restlichen Kosten halt einfach ein bisschen höher gegriffen, also, damit es nicht hinterher heißt, das wäre ja alles nur fix. Also Verhandlungsbasis 15 Euro, so habe ich dich jetzt verstanden. Ja, zumindest war das mein Hintergedanke. Also das hätte ja dann noch genauer ausgearbeitet werden sollen, sondern war einfach nur mal erstmal sozusagen ein Vorschlag. Ich kann aber auch gerne nochmal nachgucken, welche Zahl ich denn eigentlich geschrieben habe. Nee, okay. Mir ist es nicht wichtig. Ich habe es verstanden. Was ist denn, ist es denn nicht auch einfach ein großartiger Vorteil für Patienten, wenn sie eine feste Anlaufstelle haben? Also da wird es ja nicht nur Medikamente geben, oder? Ja, das war eigentlich so der Hintergedanke, dass es eben dann sowas wie einen Cannabis Social Club gäbe, in dem die Leute auch vernünftig beraten werden und ihnen halt erklärt werden, wie und was sie da tun. Aber ja, wie gesagt, anscheinend habe ich da eine komische Idee gehabt. Naja, also so komisch scheint es ja nicht. Also vielleicht noch eine Frage, weil du hast es im Prinzip ja gerade angesprochen. Es ging so ein bisschen um die Kosten-Nutzen-Relation. Ne? Also zum einen kann die Stadt Geld verdienen. Das sind so die wirtschaftlichen Interessen. Aber ein viel größerer, für mich persönlich jedenfalls, Nutzen ist, dass man Patienten betreuen, versorgen kann mit ihrem Medikament und das regelmäßig und das, wie gesagt, ich kenne andere Berechnungen, also die 15 Euro ist sehr hochgegriffen, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Die Kosten-Nutzen-Relation, kannst du da noch was zu sagen? Warte, ich habe den Text nochmal rausgesucht. Es steht tatsächlich drin, es soll jedoch ein Verkaufspreis von maximal 15 Euro angestrebt werden. Ganz so schlimm war es also gar nicht. Und nach der Berechnung hätten, also nach dieser Rechnung war es am Ende tatsächlich so, dass die Stadt einen jährlichen Gewinn von über 33.000 Euro erwirtschaftet hätte. Okay. Gut. So, jetzt hast du mich überrascht mit München, weil da bin ich überhaupt nicht auf dem Stand. Und von daher noch viel, viel neugieriger. Und dann bin ich mit meinem persönlichen Fragenkatalog eigentlich auch schon durch. Erzähl doch mal, wie entwickelt sich das in München? Du hast gerade erzählt, das Ding ist durch, die wollen jetzt tatsächlich kommunal anbauen und das dann auch den Patienten zur Verfügung stellen. Ist das ähnlich wie bei dem, was wir gerade besprochen haben, also Preis 15 Euro, oder gibt es da interessante Unterschiede zu dem, was wir gerade besprochen haben? Also in dem Antrag selber nicht. Ich gebe zu, ich habe ihn wirklich einfach nur abgeschrieben. Ich habe den Micha Greif vorher kontaktiert und ihn gefragt, ob ich beim Abschreiben darf oder ob ich mir mein Rad neu erfinden muss. Er hat gesagt, nee, ich soll ruhig beim Abschreiben. Es ist sogar so peinlich, dass ich an einer Stelle vergessen habe, das Wort München gegen Dortmund zu ersetzen. Aber es ist erfreulicherweise, glaube ich, keinem außer mir aufgefallen. Ansonsten habe ich, sind in dem Antrag drin gewesen halt auch so, ich sage mal, mehr statistische Zahlen, wie viele Cannabis-Patienten und Patientinnen es in Dortmund geben müsste. Das haben wir aber, also sowohl in dem Antrag aus München als auch in meinem, ist das einfach nur von bundesdeutschen Zahlen runtergerechnet. Das heißt, im Prinzip ist der Text fast eins zu eins der gleiche. In München ist es tatsächlich so gewesen, dass sich das Ganze auch ein bisschen länger gezogen hat. Der Micha ist einen ähnlichen Weg gegangen wie ich, nur mit dem Unterschied, dass er selber kein Ratsmitglied gewesen ist, sondern den Antrag von außen reingetragen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht tatsächlich eigentlich ein bisschen geholfen hat sogar. Also wenn man nicht irgend so eine Oppositionspartei ist, die anderen eh doof finden, sondern wenn man einfach ganz von außen kommt. Da hat sich die eine oder andere Partei auch erstmal quergestellt. Der hat dann auch die örtliche Selbsthilfegruppe bzw. den ACM mit ins Boot geholt, hat mit denen gemeinsam haben da irgendwie noch die eine oder andere Stellungnahme hingeschickt. Genau das Gleiche habe ich auch gemacht. Bei denen hat es aber im Gegensatz dazu tatsächlich bei den einzelnen Fraktionen und Parteien wohl gefruchtet, was bei uns irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Ich meine mich, ich gebe aber zu, ich bin da auch nicht richtig auf dem Laufenden. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass vom Bund da jetzt auch schon eine Ablehnung gekommen wäre, dass das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich wäre. Aber ich gebe zu, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ja, danke. Ja, ihr Lieben, also ich bin, wie gesagt, mit meinem Fragenkatalog durch. Liebe Nadja, bis hierhin erstmal recht herzlichen Dank, dass du da bist, dass du das vorstellst. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du einfach noch ein bisschen was über die Zukunft erzählst, was sich da in München entwickelt, wo die Richtung hingeht, was man da versucht. Und vielleicht auch noch, was man machen kann, um solche Projekte zu fördern oder an anderer Stelle noch zu installieren. Ja, also was ich schon gesagt habe, also ich glaube erstmal, es wäre eine schöne Idee, es gibt diesen Text von Michael Greif ja jetzt und ich glaube, wenn der mich den abschreiben lässt, würde der anderen Leuten das auch erlauben. Wie gesagt, die Zahlen kann man im Endeffekt einfach umrechnen und ich fände es super, wenn es also mehr Städte gäbe, wo sich mehr Leute hinstellen würden und dieses Thema einfach nochmal aufgreifen würde. Wenn man es schafft, noch irgendwie einen Kontakt zu den örtlichen Cannabis-Patienten herzustellen, ist das meiner Erfahrung nach auch nicht unbedingt schädlich, weil man denen damit auch so ein bisschen die Möglichkeit eröffnet, bei den anderen Parteien Fuß in die Tür zu kriegen. Ich habe es auch so gemacht, ich habe die eine Stellungnahme schreiben lassen und habe die gemeinsam mit meiner Anfrage eingereicht, damit also die anderen Parteien, die auch tatsächlich leben müssen, weil sie halt nicht nur von den anderen kamen, sondern auch von mir. Ich glaube immer noch, dass wir solche Sachen eben einfach machen müssen, um in den Köpfen der Kreisverbände und der Kommunalpolitiker da auch irgendwie was zu tun. Das ist schön, also beziehungsweise auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch wichtiger, dass wir langsam an den Punkt kommen, wo die Bundes-SPD über sowas nachdenkt, aber das hilft halt alles nichts, wenn am Ende die kleinen Leute, die das entscheiden müssen, in den unteren, ich sag mal, Rängen, das dann am Ende alle ablehnen. Was ich auch glaube, was eigentlich ganz klug ist, ist, wenn tatsächlich sich einfach mehr Patienten endlich mal an die kommunale Politik wenden, irgendwie den E-Mails schicken oder sonst irgendwas und einfach mal die Situation schildern. Denn das, was ich bei uns gemerkt habe, war ganz schlicht und ergreifend, die haben wirklich einfach überhaupt keine Ahnung von der Materie. Denen ist überhaupt nicht bewusst, dass es da eine Problemlage gibt und dass man das Zeug nicht einfach wie Aspirin in der nächstbesten Apotheke kriegt und irgendwie einfach nur sein Rezept darüber rücken muss und damit schon fertig ist. Also ich habe tatsächlich immer noch die schlimme Befürchtung, das Thema ist bei den normalen Leuten noch gar nicht angekommen. Das beschreibt die BfArM auch so, ne? Das ist alles gut. Das ist auch der Grund, warum die Ausnahmegenehmigungen seinerzeit einkassiert worden sind. Diesmal gab die rund 1100 Stück Und sagte, naja, ihr braucht jetzt nur noch ein Rezept, ihr könnt euch das in der Apotheke holen, das ist alles in Ordnung, wir machen es bestens. Ja, bitte? Ich wollte dir nur zustimmen. Okay. Habt ihr Fragen an Nadja? Ich habe eine Frage. Und zwar, ob mal das Gegenargument kam mit der deutschen Produktion, ich sag mal, die ja trotzdem in einer absehbaren Zeit mal anläuft. Also quasi das Argument, wir brauchen solche Growereien oder solche oder irgendwelche anderen Systeme nicht, weil wir ja demnächst komplett versorgt sind in Deutschland, was natürlich Nonsens ist, aber einfach nur, ob das Argument mal kam. Ja, es ist total süß. Ich zitiere dir das mal eben, was die Verwaltung mir dazu geschrieben hat. Die Verwaltung schrieb mir, zur Vollständigkeit darf ich Sie noch darüber informieren, dass auch ein in Dortmund ansässiges Pharmaunternehmen medizinisches Cannabis produziert. Die Produkte werden ab April 2020 in den Handel kommen. Da habe ich dann bei der Verwaltung nochmal nachgefragt, gibt es eine spezielle Vereinbarung unter anderem zwischen Dortmunder Ärztin oder Apothekerin und der Harper Farm GmbH, das sind die, die das bei uns anbauen werden, oder ist davon auszugehen, dass diese nach einem möglicherweise erfolgten Anbau wie allgemein üblich das ganze Bundesgebiet beliefern werden? Daraufhin hat die Verwaltung mir dann mitgeteilt, es gäbe keine Vereinbarung und hat da aber auch nichts weiter zu sagen können und auf meine Nachfrage, wieso sie mir diese Informationen denn unterbreitet haben, konnten sie mir dann im Endeffekt keine Antwort mehr geben, weil ist halt so. Im Prinzip verhalten die sich so wie die Kanadier auch. Ja, also die werfen ganz es einfach auf den Markt. Und ganz ehrlich, April, ist das realistisch? Wird an 420 dieses Jahr irgendjemand Material aus Dortmund rauchen? Also, sorry. Ja, aus Dortmund schon. Und wenn, wie viel? Wie viel, ne? Das ist doch auch die Frage. Also die Produktion, das weiß man ja jetzt schon, die liegt weit unter dem, was hier benötigt wird, wobei die Patientenzahlen immer noch wachsen. Ja, wie gesagt, und ich fand das vor allem so doppelt absurd, weil, wie gesagt, gerade wie du schon sagtest, also die Stadt hat mich extra darauf hingewiesen, wir bauen sowas ja dann demnächst auch in Deutschland an, aber dass das irgendwas an der Situation verändert, konnten sie mir dann auch nicht wirklich bestätigen. Nadja, kann ich dich mal was fragen? Ja, klar. Ich stelle mich mal kurz vor, ich bin Bernd, bin 61. Ich mache das schon jetzt seit Anfang an. Ich glaube, war der vierte oder fünfte Patient mit dieser Ausnahmegenehmigung, ja, der Lebensberechtigungsschein. Von dem ACM habe ich nie was zu tun gehabt, von dem Verein halte ich mich fern. Da hört man einige Sachen drüber. Ich weiß auch nicht, welche Informationen die dir dazukommen lassen. Meines Erachtens nach gibt es keine Lieferschwierigkeiten. Ich kann dir hier einen Link geben von der Apotheke, die es in Köln hört. Ich weiß nicht, warum sie alle danach werben wollen. Da sind, weil Köln von Dortmund aus, da sind sämtliche Sorten, die verfügbar sind, grün angestrichen. Das gibt keine Lieferschwierigkeiten. Ich habe die letzten 10 Jahre auf jeden Fall keine gehabt. Kann ich nicht beurteilen, aber ich kann dir sagen, warum die nach Werl fahren. Weil Werl ist, glaube ich, so um die 20 Kilometer entfernt und Köln ungefähr 100. Es gibt noch ein ganz anderes Argument. Also die Apotheke in Köln, mein lieber Bernd, das ist, ich will keinen Namen nennen, das ist eine Apotheke, die hat sich darauf spezialisiert und die hat tatsächlich ein sehr vielfältiges Angebot. Die hat eine Hotline, da kannst du anrufen. Also die geben da tatsächlich sehr Gas, aber das bezahlst du auch entsprechend. Ja, also ich bezahle da gar nichts. Ich habe mich da erkundigt, die ist von dem David Hennen, die Apotheke, mit dem er zusammenarbeitet, beziehungsweise die mit dem, das ist ein riesengroßes Gebäude in Köln. Wenn du da ein Rezept hinschickst, kriegst du das innerhalb von 3 Tagen, kostet dir keine Versandgebühren, nichts per DPH nach Hause geschickt oder DPL oder was. Es geht mir doch nicht um die Versandkosten, es geht mir um die Grammkosten. Was kostet das Gramm da? Mir kostet das ja nichts. Das ja! Ja, Bernd. Ja, Moment, lass mich mal ausreden. Das macht zwar sein, dass Privatrezepte da in Werl besser behandeln, aber gut, mit den Versorgungsschwierigkeiten, das ist hinfällig. Und mit diesem Cannabis Social Club, ich kenne das Papier davon, München. Pass mal auf, da gebe ich dir mal einen Text rein hier. Das hat keinen Sinn, sonst hätte ich das hier auch nochmal versucht. Na Nein, ich glaube, mit diesen Anträgen ist ganz oft der Punkt, dass man sich schon vorher darüber klar sein muss. Also ich sag mal so, für mich war es klar, dass dieser Antrag nicht durchkommt, weil ich sitze jetzt seit, ich glaube, ungefähr 6 Jahren in diesem schrecklichen Ausschuss. Also was heißt schrecklich? Manchmal ist er schrecklich, manchmal ist er auch okay. Und ich kenne die Leute ja einigermaßen. Ich weiß, dass ich da Gegenwände rede. Aber ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass wir auch in kommunalen Parlamenten zwischendurch mal gegen Wände reden, weil die Wand trotzdem zuhört und trotzdem was aufnimmt. Und den Tipp mit der Kölner Apotheke gebe ich gerne weiter. Aber ich sehe halt auch ganz einfach den Punkt, es kann doch nicht sein, dass ich mir in irgendeiner Apotheke in irgendwo mein Medikament bestellen muss und nicht einfach in die nächstbeste Apotheke irgendwo bei mir um die Ecke gehen kann. 3 Tage sind ja auch immer noch 3 Tage. Also stell dir vor, ich habe aus irgendeinem Grund, also muss das halt schneller gehen, irgendwie Epilepsie, was weiß ich. Das kann doch eigentlich nicht sein, dass man dann darauf angewiesen ist, sich an eine spezielle Apotheke zu wenden und dann halt auch gezwungen ist, eben weil die ja auch nicht zaubern können, zu warten, bis die einem das zuschicken. Also ich finde, das ist einfach kein Zustand. Aspirin kriege ich doch auch. Aber wenn man nun weiß, dass man krank ist, das kann man auch im Vorfeld abregeln. Wenn ich jetzt so weiß, ich will mir Cannabis verschreiben lassen, wenn man schlau ist, spricht man vorher mit einer Apotheke durch, dann mit dem Arzt, kriegt sein Rezept und die Kasse übernimmt das in einem Regelfall. Wenn jetzt nicht gerade so eine Diagnose ist, wo wirklich gar keine Studien drüber liegen, wie zum Beispiel der Fall, der der ACM gerade da versucht einzuklagen. Von diesem Herrn Naumann mit den Clusterkopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob da der Erfolg hat, aber nun ja, müssen wir halt machen. Aber Bernd, du willst jetzt aber nicht generell bestreiten, dass es viele Menschen gibt, die mit Lieferschwierigkeiten Probleme haben. Also da kenne ich auch etliche Leute, die jedes Mal weit reisen müssen, es lange vorbestellen müssen oder, was natürlich auch immer unangenehm ist, wo es dann heißt, die Sorte ist nicht verfügbar, aber vielleicht die und dann muss man immer wieder zum Arzt rennen und nochmal betteln, hey, können Sie mir nochmal das Rezept ändern und so weiter. Das ist schon richtig. Ja, ne? Okay. Nee, dann, ich dachte, du hättest das eben so ein bisschen insgesamt bestritten. Aber dann, ja, also, nein, nee, das ist schon richtig. Nur okay. Was mich wundert, wenn man mal auf die Seite draufklickt, ja, also ich muss jetzt auch wieder nächste Woche da anrufen. Ich kann mir da, ich habe da freie Auswahl, da ist alles verfügbar da, ja. Ja, aber du hast doch Folgendes, also nur mal so als Anschieber. Du gehst auf die Seite, siehst, da ist ein Produkt verfügbar, ein Medikament ist verfügbar. So, dann ist ja, das ist ja immer noch ein ganz verrückter Weg, aber dann gehst du zu deinem Arzt, dann sagst du deinem Arzt, der zum Glück bereit ist, mit dir scheinbar die Studie zu führen und auch bereit ist, für kleines Geld den Antrag zu machen, den auch zu wiederholen im Zweifel. Auf jeden Fall hast du scheinbar dieses Glück und er gibt dir das Rezept und dann schickst du das zur Apotheke. Und das dauert. Und jetzt kannst du das Medikament, soweit ich weiß, aber nicht reservieren. Das bedeutet, wenn du Pech hast und das Rezept kommt in der Apotheke an, ist dieses Medikament, was der Arzt dir gerade aufgeschrieben hat, also die bestimmte Sorte, vergriffen. Du könntest zwar eine andere haben, die, sag ich mal, zumindest was CBD und THC ähnliche Werte hat, aber das steht nicht auf dem Rezept, damit kriegst du es auch nicht. Das bedeutet, das Rezept verfällt und du brauchst ein neues. Ist das richtig? Ich kann dann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe da angerufen, eine Woche vorher, ich sag so und so, ich habe da direkt bei dem... Dann war jetzt nicht meine Frage. Meine Frage war, ob das verfällt, das Rezept. Also BTM-Rezept verfällt nach 7 Tagen. Hat. Ja, das ist bei jedem BTM-Rezept. Das verfällt nach 7 Tagen. Ja, aber Methylphenidat kriegst du bei jedem Apotheker. Ja, du kannst sagen, pass auf, ich gehe nächste Woche am Arzt, ist die Sorte da, ja, ich brauche davon 100 Gramm, sind da, legen sie mir die weg, das Rezept kommt, dann kriegst du das. Also man kann sein Medikament dort reservieren, das geht inzwischen. Klar. Also rechtsverbindlich. Klar, geht das. Das ist mir neu, das wusste ich nicht, aha. Ja, aber ganz kurz, also es vergessen viele Leute, weil, ich sag mal, kulturell hat sich ein bisschen was verändert. Heutzutage nehmen wir alle Apotheker mehr oder minder als Verkäufer wahr und zu 80% stimmt das ja leider auch. Aber eigentlich ist ein Apotheker, der gehört zu unserem Gesundheitssystem dazu. Der sollte was über eine Person wissen. Der Apotheker sollte auch wissen, was für Medikamente man sonst so nimmt und was für Krankheiten man hat. Eigentlich sollte der Apotheker fast genauso einen Menschen kennen, wie der eigene Arzt einen kennt. Ich weiß, das ist oft nicht so und ich verstehe auch, dass man dann zu einem anderen Apotheker geht. Aber an sich ist es wirklich nicht verkehrt, wenn der Apotheker einen ein bisschen kennt. Weil insbesondere, wenn man dann doch mal ein anderes Medikament nimmt, dann kann er einen halt über Wechselwirkung informieren und so weiter. Also das ist ich meine, das ist jetzt ein bisschen mehr eine generelle Kritik an unserem Gesundheitssystem, aber an sich ist es nicht nur die Bequemlichkeit, die dazu führen sollte, dass die lokale Apotheke in deinem Dorf dich mit Cannabis versorgen sollte, sondern auch ein wichtiger Gesundheitsaspekt. Oh, guter Hinweis, danke. Ja, und ich finde den Gedanken halt auch einfach gruselig, und das habe ich wirklich schon von mehreren Patienten in Dortmund gehört, dass die Leute teilweise in Apotheken, wo sie hingegangen sind und dann auch gefragt haben, warum können sie mir das nicht besorgen, dann am Ende Hausverbot bekommen haben. Und da waren so diverse Leute bei, die ich gut genug kenne, dass ich jetzt einfach mal mit gutem Gewissen sagen kann, die sind da bestimmt in der Apotheke nicht irgendwie ausgerastet, irgendwie unhöflich geworden oder sonst was, weil das sind einfach gar nicht die passenden Menschen dafür. Und also ich wäre auch sehr angenervt, wenn ich jetzt noch nicht mal mehr in der Apotheke nebenan irgendwie die vorhin schon erwähnten Aspirin holen kann, weil ich mal gefragt habe, ob man mich mit Cannabis beliefern, also was heißt beliefern, versorgen kann und sogar ein Rezept dabei gehabt habe. Das ist einfach ein Umgang, das kann doch eigentlich heutzutage, denkt man, nicht mehr sein. Also ich habe mir sagen lassen, wir haben in Deutschland unterschiedliche Bestimmungen und die sind wohl ich kenne mich leider in dem Bereich nicht wirklich gut aus, aber unter anderem, also hier in der lokalen Apotheke kann ich nur sagen, ist es halt so, dass dieses Medikament auch nochmal geprüft werden muss. Also es muss eben geguckt werden, ob das, was an Cannabinoiden und die Konzentrationen, ob die, die da angegeben worden sind, auch verbindlich drin sind. Das müssen die hier checken. Das bedeutet, dass eben kleine Apotheken, ganz kleine Apotheken, Dorfapotheken sich das gar nicht leisten können, weil sie müssten zum einen sich eine Ausbildung besorgen, sie müssen sich das Material besorgen, Gegenproben besorgen und dann muss auch jemand, der muss das dann ja auch machen, der muss den Test ja auch fahren und auch das kostet Geld. Also das bedeutet, dass wenn du, sag mal, auf einem kleinen Dorf in eine kleine Apotheke dieses Medikament in Nordrhein-Westfalen, soweit ich weiß, haben willst, dann ist es für die Apotheke auch tatsächlich selber schwierig, das zu vernünftigen Konditionen überhaupt anzubieten. Alles richtig, Andreas. Es gibt aber auch Apotheker der alten Schule, die Braunetten-Fraktion nach wie vor. Ja. Also das mit dem Hausverbot ist dreister, habe ich auch noch nie gehört. Ja, ich leider schon mehrfach. Und hinzu kommt, Andreas, du hast völlig recht, aber wenn ich das jetzt mal ganz böse sagen darf, Dortmund ist zwar nicht so groß wie Köln, aber ich glaube irgendwie trotzdem die 7. größte Stadt oder so in Deutschland. Wir haben gut 600.000 Einwohner, da sollte es doch möglich sein, dass irgendeine Apotheke das hinkriegt. Ja, also die Apotheke, die eben hier für, öfter mal in, gefallen ist, die ist mir auch tatsächlich von der Apotheke, ne, meines dörflichen Vertrauens empfohlen worden, weil die halt überfordert waren. Andererseits war es natürlich unglaublich einfach. Sie haben gesagt, die Konzentrate, die haben sie da, ne? Das ist gar kein Problem. Also ob Sativex oder die anderen Geschichten, ist alles da, könnten sie sofort besorgen. Also das ist im Regal. Aber mit den Blüten, das ging halt nicht. Da sollte ich mich halt nach Hürth. Das ist übrigens nicht Köln. Das ist eine Stadt direkt im Nachbarkreis, im Erfkreis sitzt diese Stadt. Hürth, Knapsack, ist eine ziemlich bekannte Chemie und Fernseh und Hassel. Also ziemlich viel Industrie. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben sich da wirklich profiliert an dieser Stelle, das muss man sagen. Ich kenne das Angebot, aber was der Fabian sagt, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich finde nicht nur, dass man auch einen Bäcker im Dorf haben soll, sondern eben eine Apotheke seines Vertrauens, wo man eben tatsächlich auch beraten wird. Also ich meine, nicht umsonst gibt es den Hinweis, bei Medikamentenwerbung, ihr Arzt oder Apotheker. Also das ist schon ein ganz wichtiger Faktor. Das sehe ich auch so. Obwohl, auch da muss ich den Fall, das wird natürlich oftmals nicht, die Qualität wird nicht immer angeboten, aber auf so einer Dorfapotheke, wo man halt wirklich regelmäßig seine Medikamente holt, wenn man sie benötigt, da entsteht schon eine andere Beziehung, als wenn ich online irgendwo gucke und da anrufe und bestelle und das Zeug kommt dann auch im Zweifel. Ja, und wenn wir dann mal noch weitergehen, ich weiß nicht, wie die Lage da in anderen Städten ist, aber ich kenne nur sehr, sehr wenige Patienten und Patientinnen, die einen Arzt oder eine Ärztin in Dortmund haben. Ich kenne allerdings wahnsinnig viele Leute, die zum Beispiel regelmäßig nach Münster fahren, was ja auch ein ganz schönes Stück ist und was ich immer doppelt, also drastisch finde, wenn ich mir teilweise angucke, aus welchen Gründen die Leute dieses Medikament ja nun mal nehmen. Das sind ja häufig keine Krankheiten, die irgendwie so Kleinigkeiten sind. Da finde ich das auch immer sehr erschreckend, dass das Problem ja teilweise noch immer nicht nur bei den Apotheken liegt, sondern wie auch vorhin schon gesagt habe, man muss ja auch erstmal einen Arzt finden, der es verschreibt. Ja. Ja, aber nochmal auf die Modellprojekte zurückzukommen. Ja, jetzt ist ja der Wahlkampf gewesen. Ja, Hamburg wurde gar die Piraten mal gar nicht erwähnt, traurigerweise. Und Modellprojekte oder hier Anträge wie die Grünen oder was, solange das hier, wie ich da geschrieben habe, beziehungsweise wieder da steht, nicht, dass die Single Convention da geändert wird. Da kannst du da Anträge schreiben, wie du willst. Da muss halt einen bundesweiten Rechtsrahmen für entstehen, sonst gibt das nichts. Das glaube ich auch und ich glaube, diese Cannabis-Anträge sind ganz viel, wie man das bei uns im Rat jedenfalls so schön nennt, Show-Anträge. Was ich in dem Zusammenhang aber nicht schlimm finde, weil wie gesagt, ich habe das glaube ich vorhin schon erwähnt, weil ich immer wieder feststelle, bei manchen Parteien mag das in der Bundespolitik so langsam angekommen sein, das Thema, aber die Leute in den Kreisverbänden haben da noch immer keine Ahnung von. Und wenn das der Umweg ist, den ich gehen kann, um die eben, ich sage mal, zu zwingen, also bei dem Thema zuzuhören und da ein bisschen sich mit zu beschäftigen, dann mache ich das halt auf dem Wege. Und ich glaube daher tatsächlich, also es macht durchaus Sinn, diese Modellprojektanträge zu stellen. Nicht, weil irgendeiner davon durchgehen könnte und erfolgreich sein könnte, aber weil wir damit Leute mit dem Thema erreichen, die sich sonst freiwillig nicht damit auseinandersetzen würden. Die Intention ist in Ordnung, also mein Respekt. Aber jetzt, normalerweise quatschen nur von Patienten, ja, eigentlich schlimmer ist ja, dass die Leute, die zum GMM kommen, ja, um die geht es ja eigentlich in der Hauptsache, oder nicht? Ach ja, also ich sage mal so, ich mache das jetzt seit 2013 mit dem GMM. Ich habe viele Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die da bis heute nicht hingehen, mit so lustigen Argumenten wie, es könnte mich ja jemand sehen. Ich weiß nicht, was daran so schlimm ist. Meines Wissens nach ist Demonstrieren erlaubt. Oder auch die schöne Variante, ich kiff ja selber gar nicht. Ich kann dann jedes Mal nur sagen, ich bin total hetero und ich werde ganz sicher nicht heiraten und ich gehe trotzdem zum CSD und finde es gut, dass homosexuelle Menschen heiraten dürfen. Drum, man kann ja nicht nur für was demonstrieren, was man selber auch macht. Und ich freue mich daher dann einfach immer, dass wir es in Dortmund relativ regelmäßig schaffen, so um die 1000 Menschen auf die Straße zu kriegen. Das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Zahl, wenn ich mir mal angucke, wie das bei den anderen Leuten läuft. Ich glaube, so blöd das klingt, um die Leute bei den Demos auf die Straße zu bringen, aus irgendeinem skurrilen Grund hilft es da nicht, dass die Situation scheiße ist, sondern dafür müssen wir denen gute Veranstaltungen bieten und quasi das mit der Kundenbindung irgendwie hinkriegen. Ja, sprichst du aber mir aus der Seele. Da guck mal in Berlin, da kriegst du ja auch gerade mal 10.000 zusammen, wenn es hochkommt. Genau, und dann denke ich mir immer, wenn ich das dann runterrechne darauf, wie klein wir im Vergleich mit Dortmund sind, und ich habe auch schon mal gehört, was die in Berlin für ein Budget haben, um diese Demo auf die Beine zu stellen, dann bin ich total stolz auf mich, wie groß meine Demo ist. Oder was heißt meine? Wenn keiner hingehen würde, hätte ich ja auch keine, also unsere. Ja. Also wie gesagt, ich war ja schon häufig Besucher da, Teilnehmer, und es ist großartig. Also es ist wirklich eine großartige Veranstaltung. Du fährst aber auch immer ein ziemlich geiles Speaker auf und ja, und das ist schon, das ist Kult. Also das Dortmund GMM ist Kult. Habt ihr denn da auch richtige Sprecher, die das da anprangern und das BTM-Gesetz hat aktuell oder was? Nee, die schreien alle, hurra, BTMG, können wir das nicht noch ausbauen. Normalerweise lädt die Nadja SEK-Leute ein und Leute vom Innenministerium, die uns einfach mal erklären, wie wichtig Repression ist. Aha. Nein, also ich kann mit gutem Gewissen sagen, die letzten 2 Jahre habe ich den Richter Andreas Müller da gehabt. Der schreit die Leute ja sowieso immer an. Der ist aber, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, gerade ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ich kann aber mit gutem Gewissen sagen, ich habe dieses Jahr einen Andreas Vivarelli auf der Bühne und ich habe einen Hubert Wimber, den kennt ihr, glaube ich, auch. Aber das habe ich auch schon wieder einem Andreas Vivarelli zu verdanken. Darum, er darf sich ein bisschen die Lorbeeren mit mir teilen für die tollen Speaker. Ich kenne ihn gar nicht, aber hört sich gut an. Ist denn das Ding auch am 2. Mai? Ja, wir sind am 2. Mai. Ich kann nur die Uhrzeit noch nicht so genau sagen, weil das klingt immer ein bisschen doof. Die Polizei kann nämlich gar nichts dafür, weil die Polizei mir noch nicht sagen kann, ob sie das zeitlich und mit der Strecke so hinkriegt, wie ich das haben möchte. Das liegt aber in erster Linie am Tiefbauamt, das bei uns in Dortmund so unterbesetzt ist, dass es Wochen braucht, um der Polizei mitzuteilen, wo es zu dem Zeitpunkt irgendwelche Baustellen plant. Wir werden aber irgendwann gegen Mittag starten und die Polizei hat mir schon gesagt, der Friedensplatz zum Startpunkt geht klar. Also wir starten in jedem Falle. Wir wissen nur noch nicht genau, wann wir losgehen und wo wir hingehen. Ja. Nee, ich habe nur gefragt, weil ich am 2. Mai schon Heidelberg versprochen bin. Ich fürchte aber, Heidelberg ist auch die schönere Stadt darum. Ich wäre jetzt nicht allzu traurig an deiner Stelle. Ja, aber es ist halt doch ein gutes Stückchen kleiner. Also, aber naja. Es ist auch vor allem näher von mir. Und das, also da habe ich halt 2, 3 Kontakte hin. Ja, und wie gesagt, ich glaube, die Stadt ist ganz hübsch. Da kann man sich bei Dortmund drüber streiten, ne? Ihr Lieben. Also ich würde ja sagen, scheiß die Wand an, ist das schön hier, aber das sehen auch andere Leute anders. Ihr Lieben, wollen wir den offiziellen Teil damit beenden oder habt ihr noch was auf dem Herzen, was euch wichtig ist in dem Zusammenhang der Überschrift des heutigen Abends? Das will ich nicht mehr. Dann danke ich. Großartig, dass du da warst, Nadja. Vielen lieben herzlichen Dank, dass du hier Rede, Antwort und uns Auskunft erzählst, viele interessante Geschichten erzählt hast. Ich persönlich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Glück in Dortmund mit dem GMM. Und wir werden uns da sehen. Zwinker, zwinker. Einen schönen Abend noch euch allen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Themenabend. Dankeschön. Aufnahmen können gestoppt werden.